Kapitel 1. Wilhelm Tell, mein Vater. Ich heiße Walter, Walter Tell, und hier wohne ich, im Kanton Uri, mitten in den Bergen. Die Berge sind hoch, oben liegt immer Schnee. Es gibt viele Wälder hier, Tiere leben da, viele wilde Tiere, auch Bären und Wölfe. Unser Haus ist nicht groß, hier bin ich geboren. Mein Vater heißt Wilhelm und meine Mutter Hedwig. Mein Vater ist groß, sehr groß und stark wie ein Bär. Er ist braunhaarig und seine Augen sind blau. Meine Mutter ist sehr schön. Sie hat auch blaue Augen, aber sie ist blond. Meine Brüder heißen Heinrich und Paul. Ich bin der Älteste. Ich bin groß und stark, fast wie mein Vater. Mein Vater ist Jäger. Keiner kann mit der Armbrust so gut schießen wie Wilhelm, sagt der Großvater immer. Er ist der Vater meiner Mutter und heißt auch Walter, Walter Fürst. Keiner hat so gute Augen wie Wilhelm. Er ist der beste Jäger von Uri. Was sage ich? Aller vier Kantone. Das ist wahr. Mein Vater ist ein sehr guter Jäger. Ihr glaubt mir nicht? Denkt nur. Einmal ist er in den Wald gegangen und erst nach 2 Tagen wieder nach Hause gekommen. Und was hat er mitgebracht? Ein Murmeltier, 2 Hasen und 3 kleine Vögel. An dem Tag haben wir wie die Könige gespeist, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir nicht. Wie speisen Könige? Wisst ihr's? Ich nicht. Vater ist Jäger, aber nicht nur. Jetzt kann in unserem Dorf keiner nur von der Jagd leben. Manchmal geht er als Führer mit den Leuten in die Berge. Die brauchen einen wie meinen Vater. Da oben kann leicht etwas passieren, aber nicht mit ihm. Er geht dann langsam durch den Schnee und kontrolliert den Boden mit einer langen Stange. Manchmal bringt er auch Leute über den Gotthard. Das sind Männer, die in die Lombardei gehen wollen, nach Mailand oder noch weiter nach Süden. Einmal hatten wir 2 von ihnen zu Gast. Wo wollt ihr hin? Habe ich sie gefragt. Nach Genua, in Italien. Weißt du, wo das ist? Nie gehört. Genua? Nach Genua. Da müssen wir 3 Wochen wandern. Genua liegt am Meer. Am Meer? Ich verstehe nicht. Was ist denn das? Ja, das Meer. Viel Wasser. Sehr, sehr viel Wasser. Ohne Ende. Ohne Ende? Was soll das heißen? So wie ein großer See? Ist es ein See? Seen kenne ich doch. Seen gibt es hier auch. Ja, aber ein enorm großer See. Und das Wasser ist salzig. Mein Vater hat auch zugehört. Vater, hast du schon einmal das Meer gesehen? Nein, noch nie, hat er geantwortet. Dann hat er nichts mehr gesagt. Er spricht nie viel. Ich habe noch oft ans Meer gedacht. Ich möchte es gern einmal sehen. Aber das geht nicht, glaube ich. Reisen ist gefährlich und eine Reise ans Meer, hat der Mann gesagt, dauert 3 Wochen. Über die Berge, durch den Schnee, zu Fuß oder mit dem Pferd. Und dann gibt es auch viele Banditen. Vielleicht bleibe ich besser zu Hause und kümmere mich um die Tiere. Wir haben 10 Ziegen, 2 Kühe und auch ein paar Hühner. Es geht uns nicht schlecht. Unser Haus liegt ziemlich einsam. Zum nächsten Nachbarn brauche ich 1/2 Stunde zu Fuß. Aber manchmal kommen Vaters Freunde uns besuchen. Sie bringen auch etwas zu essen und zu trinken mit. Mutter kocht dann. Sie kocht sehr gut. Alle sitzen zusammen am Tisch. Dann spiele ich mit den anderen Kindern. Das ist sehr lustig. Eines Abends im Juli, es ist noch hell, stehen ein paar Männer vor dem Haus. Mein Großvater Walter ist dabei, auch Werner Stauffacher, ein Freund meines Vaters. Die 2 anderen kenne ich nicht. Guten Abend, Werner, sagt der Großvater. Wir müssen mit dir sprechen, sagt Werner zu meinem Vater. Werner ist ein lustiger Mann. Heute lacht er nicht. Er sieht sehr ernst aus, wie die anderen beiden Männer. Zusammen gehen sie ins Haus. Und ihr geht spielen, sagt die Mutter zu mir und meinen Brüdern. Ich tue, was sie sagt, aber ich denke an die Männer im Haus. Was wollen sie von meinem Vater? Ist etwas passiert?